Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! Vom 9. bis zum 18. Oktober kamen Hunderte von Anarchistinnen aus verschiedenen Ländern in Griechenland zusammen, um sich auszutauschen und über gemeinsame Strategien zu diskutieren. Wir sprachen mit einem deutschsprachigen Teilnehmer des Treffens, der uns von der Organisierung und den Debatten bei dem Event berichtet, das mit einem dreitägigen Treffen in Chania auf Kreta zu Ende ging. Ja, Mitte Oktober 2015 fand in Griechenland das anarchistische Mittelmeertreffen statt und du warst auch dort. Kannst du zunächst kurz erzählen, was das eigentlich war? Wann und wo fand das Treffen genau statt und wer hat es organisiert? Also das Mittelmeertreffen fand vom 9. bis 18. Oktober an wechselnden Orten in Griechenland statt. In Thessaloniki, in Patras, in Athen zu Beginn und dann nachher auf Kreta, auch nochmal drei wechselnden Orten auf Kreta, in Heraklion, in Rethymo und dann zum Schluss in Chania. Und das Treffen in Chania, das dreitägige, war sozusagen der Höhepunkt, weil da dann wirklich zusammengekommen wurde von eigentlich allen im Rahmen dieses Kongresses und dann drei Tage intensiv diskutiert wurde. Vielleicht muss man nochmal ganz kurz sagen, die Gruppen und Zusammenhänge und Föderationen, die daran beteiligt waren, das waren aus Griechenland selbst eher, dazu muss man sagen eher, es waren auch insurrektionalistische Gruppen ab da, aber es waren eher die organisierten Anarchisten, die föderierten Anarchisten und die libertären Kommunisten, die da waren und das Treffen ausgerichtet haben. Eine treibende Kraft innerhalb des Ganzen war die Three Bridges Campaign aus Griechenland, die schon auch im Vorfeld und in den letzten Jahren versucht hat, eben Brücken zu bauen zwischen Griechenland und anderen Balkanstaaten und anderen Mittelmeerländern beziehungsweise zwischen den Genossen in diesen Ländern. Du erwähntest schon bereits auch, dass anarchistische Föderationen ebenfalls vertreten waren. Was war denn deren Rolle dabei und vielleicht auch die Frage, wie sich das Treffen überhaupt finanziert hat? Ja, genau. Also an anarchistischen Föderationen waren aus verschiedenen Ländern Föderationen dran beteiligt. Ich weiß, dass die IFA, die internationale, das Treffen mitfinanziert hat, mit unterstützt hat. Es waren aber auch andere Wirtschaftskollektive aus Griechenland und aus anderen Ländern dabei, die Geld dazu gebuttert haben und es wurden natürlich viele Spenden gesammelt, aber das war schon auch ein hoher Aufkommen an Geld, der benötigt wurde. Es waren zum Beispiel auch Genossinnen und Genossen aus der Türkei da und aus Syrien und die mussten doch durchaus sehr teure Visa bezahlen, um nach Griechenland überhaupt reinzukommen. Genau, und die Rolle der Föderation war, dass das mit vorbereitet wurde durch die Föderation und durch die IFA. Durchgeführt wurde das von Leuten aus Föderationen, aus Italien, aus Frankreich, ja, genau, und dann haben natürlich andere Kollektive, anarchistische Kollektive teilweise auch noch das Ganze mit, ja, Sachspenden unterstützt, also zum Beispiel. Bevor wir zum Inhaltlichen kommen, kannst du vielleicht noch eine Einschätzung geben, wer zu dem Treffen gekommen ist, also auch aus welchen Ländern und inwiefern der Titel Mittelmeertreffen überhaupt auch tatsächlich passend war? Der Titel Mittelmeertreffen hat wahrscheinlich eher so das Ziel definiert. Die Praxis sah dann ein bisschen anders aus. Es waren wirklich viele, viele internationale Genossen da. Es waren aus 14, also die Zahlen schwanken so aus 14 bis 18 unterschiedlichen Ländern Leute da, aber teilweise eben auch aus Deutschland, aus Schweden, aus den USA, aus Großbritannien, also Länder, die wirklich nicht am Mittelmeer liegen. Und es war sehr europäisch dominiert, muss man dazu sagen. Es waren Genossinnen und Genossen aus der Türkei und aus Syrien da. Allerdings südlich der Türkei und aus dem südlichen Mittelmeerraum, sprich aus den nordafrikanischen Staaten, waren eigentlich keine Genossen da. Und dadurch war das sehr europäisch eigentlich schon geprägt, das Ganze. Du sagtest gerade, dass die Beteiligung aus Ländern Nordafrikas und auch des Nahen Ostens, nehme ich an, eher gering war. Woran lag das deiner Meinung nach? Na, also das liegt natürlich schon auch daran, dass es in diesen Ländern noch relativ wenige Anarchisten gibt. Ich persönlich weiß aus eigener politischer Erfahrung, dass es Genossinnen und Genossen in sowohl Israel als auch in Palästina gibt. Warum da jetzt niemand da war, kann ich nicht erklären. Vielleicht ist da auch einfach eine noch nicht ausreichende Netzwerkarbeit im Vorfeld gemacht worden. Aber in den anderen arabischen und nordafrikanischen Ländern ist die Situation einfach so, dass aufgrund der sehr, sehr repressiven und autoritären Systeme da oder eben aufgrund der Situation, die jetzt nach dem arabischen Frühling eingetreten ist, dass dort Bürgerkrieg ausgebrochen ist, es für Anarchistinnen und Anarchisten ganz schwer ist, sich zu organisieren, dass es dort einfach ganz wenige Anarchistinnen gibt. Das muss man eigentlich auch so ehrlich sagen. Das sind Kleinstgruppen, das sind vereinzelte Leute, zu denen muss man erstmal einen Kontakt herstellen und das hat sich wohl auch als schwer erwiesen. Und dann müsste man auch natürlich die Frage stellen, wie kommen diese Leute nach Europa, mit welchen finanziellen Mitteln und das in einem Mittelmeer, was ja gerade irgendwie durch Frontex militärisch abgeriegelt ist, wo es für Menschen aus diesen Ländern natürlich auch ganz, ganz schwer ist, Visa und Aufenthaltsgenehmigungen und sowas zu bekommen derzeit. Also das sind sicherlich alles so die Gründe, die da mit reinspielen. Und aus dem Grund war es halt eben so, dass leider aus Nordafrika und aus dem Nahen Osten sehr, sehr wenig, beziehungsweise eigentlich gar keine Genossinnen und Genossen da waren. Ja, also ich denke, du hast auf jeden Fall recht mit deiner Einschätzung. Ich wollte noch hinzufügen, dass es trotzdem im Frühjahr ein Vernetzungstreffen gegeben hatte in Tunesien, organisiert von der Fédération Anarchiste, die da relativ starke Kontakte hat. Aber du hast recht, das ist auf jeden Fall auch ein sehr großes Problem mit Visa und all dem drumherum. Kommen wir zurück nach Griechenland. Ich wäre auch interessiert zu hören, wie denn die Aufnahme von der Bevölkerung war. In Kreta konntest du das ja selbst beobachten. Ja, genau. Ich muss noch dazu sagen, dass ich mich auch wirklich erst nachher ab 15. bis 18. auf Kreta auf dem anarchistischen Treffen dabei war. Vorher hat sich das Anarchist-Meeting mehr oder weniger darauf beschränkt, dass ganz viele Veranstaltungen in Patras, in Thessaloniki, in Athen stattgefunden haben zu diversen Themen. Dann auf Kreta war dann sozusagen der Hauptakt dieses Treffens und da war ich dann auch dabei. Wie ist das aufgenommen worden? Man muss dazu wissen, dass auf Kreta durch die Genossinnen und Genossen in den letzten Jahren, man muss auch schon eigentlich sagen Jahrzehnten, eine relativ gute Aufbauarbeit gemacht wurde. Es wurde viel der Kontakt zur Bevölkerung gesucht. Dementsprechend, sage ich jetzt mal, ist das Treffen durch die Bevölkerung sehr wohlwollend aufgenommen worden. Also Anarchistinnen und Anarchisten sind da kein Feindbild in der großen Masse. Sie sind kein Hassobjekt, sondern ich denke, viele auf Kreta sympathisieren mit anarchistischen Ideen und Idealen, ohne dass sie das vielleicht so explizit sagen würden. Viele auf Kreta kennen dann wieder über entweder direkt oder über Ecken jemanden, der sich als Anarchistin oder Anarchist begreift. Und diese Aufbauarbeit, die da gemacht wurde, die hat letztlich dazu geführt, dass die Anarchistinnen dort eine gewisse Akzeptanz haben, was teilweise eben auch damit zusammenhängt, dass die persönlichen Kontakte in die Bevölkerung bestehen, dass sich die Anarchisten selber als Teil der Bevölkerung begreifen, dass aber auch teilweise unter einem Militanzverzicht versucht wurde, soziale Zentren durchzusetzen, den Kontakt zu suchen. Wie das Treffen an sich da ausgefallen ist, das will ich jetzt nicht so groß, also da will ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ich glaube eher, dass das vielleicht nicht so groß beachtet wurde. Ich weiß aber zum Beispiel selber eine Situation, wo wir uns in Chania zum Rosanera Squad, also zu dem besetzten Haus, wo das dreitägige Haupttreffen dann sozusagen stattgefunden hat, wo wir uns durchgefragt haben durch die Innenstadt, weil wir es nicht gefunden haben. Und die Leute sehr wohlwollend uns alle den Weg gezeichnet haben. Und da war jetzt niemand, der irgendwie erschüttert wirkte, dass wir nach dem Squad fragen. Das ist das eine. Die andere Geschichte ist, dass wir in Chania an dem einen Abend eine Demo durchgeführt haben mit den Leuten vom Kongress. Plus eben, und dann sind ganz viele andere noch aus Kreta auf diese Demo gekommen, weil in Kreta ist ein riesiges soziales Umfeld, das die Anarchistinnen und Anarchisten dort haben. Und da haben dann viele an dieser Demo teilgenommen. Es war für eine anarchistische Demo und für eine anarchistische Demo in Griechenland, ja, sag ich jetzt mal, mit dem im Hinterkopf, was man sonst vielleicht für Bilder im Kopf hat. Wenn Anarchos in Griechenland eine Demo machen, war es sehr, sehr friedlich. So, also sehr deeskalierend unsererseits. Es war trotzdem kämpferisch, es war laut, es war bunt. Die ganze Strand wurde vollgesprüht. Die Polizei hat sich sehr zurückgehalten, aber es ist nicht zur offenen Eskalation gekommen. Und man hat da auch gemerkt, dass aus der Bevölkerung teilweise die Leute vom Balkon runtergewunken haben, Parolen mitgerufen haben, anerkennt genickt haben oder Autos vorbeikamen, die gehupt haben und gewunken haben. Also da ist schon Solidarität in der Bevölkerung da. Das ist jetzt, würde jetzt alles ein bisschen ausufern, aber Kreta hat eine ganz lange und ganz starke widerständige Tradition und anarchistische Ideale auf Kreta. Landstrich Europas, in dem es zum guten Ton der Familie gehört, dass man irgendwie auch vielleicht noch eine Knarre zu Hause unterm Kopfkissen liegen hat, ja. Wo man also, um es mal anders zu formulieren, durchaus ein bisschen skeptisch gegenüber dem Staat ist und war und das nicht erst seit der Militärdiktatur. Da haben es unsere Leute natürlich auch einfach oder einfacher als an anderen Orten in Europa. Ja, das klingt ein bisschen wie Saint-Imier vielleicht, wo ja vor ein paar Jahren das internationale anarchistische Treffen stattfand. Ja, kommen wir zu ein bisschen inhaltlicheren Thema. Im Vorgespräch hattest du erzählt, dass die politische Entwicklung in Griechenland auch in Bezug auf die anarchistische und anti-autoritäre Bewegung deutlichen Einfluss darauf hatte, dass so ein Treffen hier jetzt stattfinden konnte. Kannst du das ein bisschen ausführen? Ja, fangen wir mal in der ganz, ganz jüngsten Geschichte an. Also letzten Endes ist das sicherlich aus diesem Bedürfnis auch entstanden, dieses Treffen, sich mal zusammenzusetzen und eine Strategie zu diskutieren. Das ist ja ein Bedürfnis, was, wenn man durch Europa unterwegs ist und mit Genossinnen und Genossen aus ganz Europa diskutiert, einem immer wieder dieser Tage massiv begegnet, dass im Grunde genommen eine allgemeine Planlosigkeit regiert. Und in Griechenland war das konkret eben die Ereignisse von 2011, 2012, die Aufstände, die es da gegeben hat, wo sozusagen ja auf den Straßen wirklich Halligalli und Alarm war und diese Aufstände dann aber niedergeschlagen wurden oder sich mehr oder weniger dann auch von selbst aufgelöst haben, so halb, weil, und das haben die Anarchistinnen und Anarchisten dann da festgestellt, die Fokussierung war wirklich auf der Propaganda der Tat, auf Aufstand machen, auf der Straße die Auseinandersetzung mit der Polizei suchen, was ja in so einer Situation auch durchaus seine Berechtigung hat, aber es fehlte darüber hinaus eine weitreichendere Strategie. So, und das wurde auf dem Treffen so ein bisschen so formuliert, dass man die anarchistische Praxis seit jeher vielleicht abstrakt in zwei Bereiche einteilen könnte. Das eine ist sozusagen der destruktive Teil. Ja, also das bedeutet, das alte System zu stürzen, zu zerschlagen. Und dann aber eben auch der konstruktive Teil, nämlich was Neues aufbauen, eine neue gesellschaftliche Formation. So, und in den letzten Jahren, in den letzten 7, 8, 9, 10 Jahren, nicht nur in Griechenland übrigens, sondern ja hier in Deutschland und in Frankreich und in anderen Ländern auch, war doch eine sehr, mit dem Insurrektionalismus, eine sehr starke Fokussierung auf den destruktiven Teil. Und das hatte sich dann durchaus als eine Sackgasse erwiesen, historisch. Ja, als diese Aufstände dann gekommen sind, wurden die niedergeschlagen. Die Leute sind frustriert nach Hause gegangen. Die Anarchistinnen standen da, konnten keine Alternativen anbieten, hatten keine Praxis, kein Beispiel dafür, wie eine Gesellschaft nach dem Kapitalismus aussehen könnte. Und das hat durchaus viele Fragezeichen hinterlassen und eben das Bedürfnis, da nochmal ganz anders drüber zu diskutieren. Und ich finde, das wurde auch so ein bisschen deutlich, dass im Grunde genommen, vielleicht ist diese Trennung zwischen destruktivem Part und konstruktivem Part auch schon gar nicht mehr richtig, weil in dem Moment, erst in dem Moment, wo wir wirklich auch mit einer neuen konstruktiven Praxis, ja, mit einer Form von einer dezentralen, nicht hierarchischen, solidarischen Art und Weise zusammenzuleben, zu wirtschaften, sich zu versorgen, da stehen würde, wird uns das erst richtig möglich sein, dieses alte Gesellschaftssystem des Kapitalismus, des Patriarchats und der staatlichen Herrschaft zu zerschlagen. Also das heißt im Grunde genommen, vielleicht ist diese Trennung schon falsch, ja, dass man sagt, dass eigentlich das Destruktivste, was wir machen können, ist, wenn wir konstruktiv sind. So, das ist jetzt aber eine persönliche nochmal Interpretation des Ganzen. Aber die grundlegenden Fragen, die dahinter standen, sind diese Fragen, die einem auch in vielen theoretischen Werken im Moment gerade europaweit in Diskussionen begegnen, eben diese Frage, wohin, was tun, wie tun und genau. Okay, was waren denn die Themen, die im Mittelpunkt des Treffens standen und was war dein Eindruck von den Diskussionen und dem Diskussionsniveau auch? Ja, also die Themen waren sehr, sehr weitreichend. Vor allen Dingen bestand das ja sozusagen aus zwei Ebenen. Das eine war, dass gerade am Anfang diese ganzen Infoveranstaltungen hauptsächlich stattfanden, wo natürlich auch am Ende immer Rahmen für die Diskussion war. Das waren Veranstaltungen zum Thema No-Tough-Kämpfen in Italien im Susertal, aber auch zu den Kämpfen in Nordgriechenland gegen Kupfer- und Goldminen. Es war an Infoveranstaltungen zum Bürgerkrieg in Syrien und zur Entwicklung in den kurdischen Gebieten in der Türkei. Es waren Veranstaltungen und Koordinierungstreffen, wo es um die Frage ging, wie man jetzt den Refugees, die gerade auf der Balkanroute festhängen, irgendwie, wo man die besser supporten kann. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Wobei dann eben dieser Hauptblock, dann die 3 Tage in Chania, wo dann alle zusammengekommen sind, da waren die Hauptthemen Militarismus und Nationalismus, darüber wurde diskutiert. Und es war relativ spannend zu sehen, dass letzten Endes in Gesamteuropa wir eine ähnliche Entwicklung haben in Bezug auf Nationalismus. Es gibt einen wachsenden Nationalismus derzeit überall in Europa. Dass wir dasselbe Problem haben in Bezug auf Militarismus, dass wir eine Durchmilitarisierung der Gesellschaft in allen Lebensbereichen erfahren und das vom letzten Winkel ja, in der Türkei bis hoch nach Schottland, ja. Und das war schon spannend zu sehen, dass wir eigentlich da alle in derselben Soße stecken und dass wir alle auch nicht mehr so weit voneinander fern sind, ja. Das, die Hauptdiskussion auf dem Treffen in Chania, dann die 3 Tage, richtete sich um die Frage, wie können wir uns besser organisieren und wie finden wir eine gemeinsame Strategie. Da gab es, und das war wie gesagt der spannendste Teil und der hat auch sehr viel Zeit eingenommen und es war eigentlich schon klar, dass mit 1,5 Tagen Diskussion zu dem Thema, mit so vielen Gruppen, also es waren hunderte Genossinnen und Genossen da, es waren ja Dutzende von Gruppen und Organisationen da, dass 1,5 Tage dafür eigentlich schon, die dafür vom Zeitplan her eingeräumt waren, viel zu kurz waren. Also es war schon nach dem ersten Abend klar, als die Hälfte der Rednerinnenliste abgearbeitet wurde und noch die Hälfte nicht drangekommen war, dass dieses Treffen irgendwann sicherlich nochmal fortgeführt werden muss. Jetzt nochmal zu deiner Frage zu den Diskussionen oder erstmal vielleicht zu dem Diskussionsniveau. Das Diskussionsniveau war ziemlich hoch, ohne jetzt zu sagen, dass es theoretisch abgehoben war, oder, aber es war in dem Sinne hoch, als dass es super konstruktiv war. Es war konstruktiv, es war ehrlich gesagt, jetzt mal als persönliches Statement dazu, ich war schon auf vielen anarchistischen Treffen und es war das produktivste Treffen, auf dem ich ever war. Also es war das produktivste internationalistische Treffen. Es war sehr vorwärtsgerichtet, es war wirklich zu gucken, okay, wie können wir jetzt die Sachen nebeneinander und miteinander diskutieren, auch wenn wir unterschiedliche Ansätze haben und nicht gegeneinander diskutieren. Also wo es nicht darum ging zu sagen, das ist jetzt hier der goldene Weg und das ist die Strategie und den haben wir und alle anderen, die nicht mitmachen, mit denen müssen wir uns gleich wieder spalten, sondern es war zu sagen, okay, wir haben den Ansatz, ach, ihr habt den interessant, dann lass uns doch mal gucken, vielleicht können wir die zusammenbringen und werden dadurch noch kräftiger. Also es war wirklich sehr, sehr produktiv und bei dem Strategietreffen sind im Grunde genommen mehrere Sachen deutlich geworden. Also es ist deutlich geworden, dass das Bedürfnis besteht, eine gemeinsame, und da sind unterschiedliche Begriffe jetzt gefallen, eine gemeinsame Plattform ist da oder eine gemeinsame Front aufzubauen, über Griechenland hinaus, über die Balkanstaaten hinaus, sondern wirklich für den gesamten Mittelmeerraum und das hat sich auch vor allen Dingen in Gesprächen zwischen Tür und Angel rauskristallisiert, wo ich mit Genossinnen und Genossen noch geredet habe, perspektivisch auch europaweit, also wie man eine gemeinsame Front aufbauen kann, und wie diese aussehen könnte. Es gab da zum Beispiel ein ganz spannendes Diskussionspapier von den libertären Kommunisten aus Athen, aber auch von anderen Gruppen, die dann Gegenstand der Diskussion waren. Es hat sich so ein bisschen rauskristallisiert. Ich wage das jetzt mal so vorsichtig zu sagen, so vorsichtig man das von einem anarchistischen Kongress sagen kann, der mehr oder weniger in der offenen Diskussion war und noch weniger darin begriffen, Sachen zu fixieren und festzuhalten. Aber es hat sich herauskristallisiert, dass sozusagen eine gemeinsame Weg sowohl ein politisches Element enthalten muss, ein soziales, aber eben auch ökonomische Aspekte. Ja, dass es sozusagen wirklich wieder dahin geht, zu sagen, eine Form von Gegengesellschaft aufzubauen, inklusive Gegenökonomie, das Ganze zu vernetzen, zusammenzubringen, um dann eben, jetzt komme ich wieder zurück auf das, was ich gesagt habe, diese Leerstelle zu füllen, die Leerstelle des, ich sag's jetzt mal, des Insurrektionalismus, ja, Aufstand zu brüllen, aber nicht zu wissen, was danach kommt und dann wirklich ein Gesellschaftsmodell zu entwerfen, was den Kapitalismus vielleicht irgendwann ablösen oder beziehungsweise überwinden kann. Also diese Aspekte waren relativ deutlich. Es gab verschiedene Begriffe, die da spannenderweise gefallen sind. Also da waren Begriffe vom libertären Konföderalismus, libertärer Kooperativismus, libertärer Kommunalismus, die sozusagen gefallen sind. Aber das war noch von einzelnen Personen, von einzelnen Gruppen. Das kann man jetzt nicht sagen, dass das der Konsens dieses Treffens war. Also soweit, das wäre falsch, wenn ich das jetzt sagen würde. Aber das waren einfach spannende Sachen, die man so in den Raum geworfen hat, die alle auch noch begrifflich noch nicht groß gefüllt wurden, was, denke ich, die einzelnen Gruppen, die einzelnen Personen, die einzelnen Zusammenhänge, die diese Begriffe haben fallen lassen, in der Zukunft noch füllen müssen. So. Okay, ein bisschen hast du es ja schon angedeutet, aber vielleicht kannst du es noch ein bisschen ausbuchstabieren. Was sind denn die Perspektiven, die das Treffen eröffnet hat, und wird es ein weiteres solches Treffen geben? Ja, also der Stand war, als die Leute auseinandergegangen sind, dass man sich April nächsten Jahres nochmal wieder treffen wolle. Müssen wir das mal ein bisschen mit, denke ich, mit einem kleinen Fragezeichen so belassen, weil es natürlich wieder Gruppen bedarf und Zusammenhänge, die das vorbereiten, verbindlich. Das ist Arbeit, das ist Zeit. Aber es ist erstmal, war da jetzt bei diesem Treffen, denke ich, von vielen das Bedürfnis offensichtlich, dass es ein Nachfolgetreffen geben soll. Und es ist an hier und da an einigen Stellen eben was von einem Nachfolgetreffen auch im April nächsten Jahres rausgekommen. Zur Perspektive, ich denke, dass viele wollen, dass man noch mehr Länder aus dem, ja, aus dem weiteren Mittelmeerraum, eben aus Nordafrika, aus anderen arabischen Ländern auch einschließt, was ja auch ganz spannend ist, eben nicht nur, wenn man jetzt sagt, man macht sich an dem Mittelmeer fest, ja, als geografisches Becken oder sowas, wo Wasser drin ist, sondern wenn man sagt, dass das ja eigentlich der Mittelmeerraum in den letzten Zeiten im arabischen Frühling im Grunde genommen ja eigentlich auch gesellschaftlich hoch, ja, jetzt sage ich explosives, aber auch hochspannendes Terrain ist. Und andererseits, und das hoffe ich jetzt, sage ich mal so, und habe da auch in Tür- und Angelgesprächen so ein bisschen mit den Leuten diskutiert, ich hoffe natürlich, dass das die Perspektive auch so ein bisschen sich Richtung Gesamteuropa entwickelt, weil wir natürlich in vielen Ländern, und das wurde da ja auch festgestellt in Europa, eine ähnliche Ausgangslage in ganz, ganz vielen Punkten haben. Natürlich, klar, wir in Deutschland haben nicht die Krise in der Form, wie sie jetzt in Griechenland seit 7 Jahren wütet. Also ganz klar, das ist sicherlich noch ein großer Unterschied. Andererseits ist die Krise hier ja auch einer gewissen Degressivität, zieht die hier ja auch ein. Also hier verarmen auch und die unteren Bevölkerungsklassen. Das ist nicht mit dem großen Knall gekommen wie in Griechenland. Das kommt hier so schleichend und langsam. Da muss man abwarten, ob hier auch nochmal irgendwann in Zukunft der große Knall kommt oder ob das so schleichend mit so einer schleichenden Degression da irgendwie von sich geht. Aber genau, die Perspektive, denke ich, hoffe ich, dass die gesamteuropäisch wird. Oder eben vielleicht sogar auch noch darüber hinaus. Ich denke, dass viele mit Spannung auf das geguckt haben, was in Rotterdam gerade passiert, wo sicherlich jetzt nicht die ideale anarchistische Revolution stattfindet, also nicht idealisierend darauf geblickt, aber als etwas, wo man als Anarchistinnen und Anarchisten in Europa doch durchaus gewisse Sachen einfach auch lernen kann. So, und das eben auch so mit so einer solidarischen Distanz auch so zu betrachten. Und was nimmst du persönlich aus dem Treffen mit? Oh, persönlich, ja. Also persönlich habe ich da viele tolle neue Genossen kennengelernt und Genossen. Ich fand die Atmosphäre einfach super entspannt. Also die Griechen haben da unten einfach mal Lebensart. Also da wird bei der Fokü aufgetischt, das ist schon ziemlich luxuriös. Und mittags wird dann erstmal ein Gläslein Wein für alle aufgemacht und da wird nicht diskutiert, ob man jetzt Alkohol auf dem Polittreffen trinken kann, sondern es gehört da einfach kulturell mal dazu. Ja, also der Abschlussabend, der war einfach so super schön, ja. Wir saßen da irgendwie bis 4 Uhr morgens in dieser lauwarmen Luft. Die haben so einen, ich weiß den Namen nicht, so einen einheimischen Kuchen gebacken, ja, so irgendwie so mit. Also als Deutscher würde ich jetzt sagen, mit so Lebkuchengewürzen, also sowas in die Richtung, das ist so eine Spezialität da. Es gab Wein, es gab auch Bier, lecker selbstgebrautes Bier vom Berliner Braukollektiv, was das runtergespendet hatte. Und dann saßen wir da und haben Bella Ciao in 5 verschiedenen Sprachen gleichzeitig gesungen und es waren Musiker da, wieder aus diesem riesigen Umfeld, ja, wo jetzt diese Musiker sicherlich auch keine reinen Anarchisten oder Anarchistinnen waren, aber mit dem Ganzen sympathisiert haben. Und einfach vorbeigekommen sind und auf traditionellen griechischen Instrumenten Bella Ciao gespielt haben und andere Lieder. Und das war einfach schön. Also es war einfach, ja, vielleicht, was nehme ich persönlich mit, vielleicht können wir uns ein bisschen was Lebensart von den Genossen da unten abgucken, hier in Deutschland auch. Ja. Okay, und jetzt zum Schluss, gibt es noch irgendwas, was du gerne hinzufügen möchtest, was wir bislang nicht angesprochen haben? Na, ich würde mir, glaube ich, dem noch hinzufügen, so einen kleinen Aufruf. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir alle anfangen, darüber über eine gemeinsame Strategie zu diskutieren. Auch und gerade hier in Deutschland, wo auch hier eben sowas wie eine allgemeine Planlosigkeit teilweise einfach Einzug gehalten hat, wo kaum noch überregional diskutiert wird, wo kaum noch aus den eigenen Zusammenhängen rausgegangen wird, aus den eigenen Klüngeln. Und ich glaube, im Moment hat die anarchistische Bewegung wenig Strategien, wenig Pläne, um es mal so zu sagen. Und wer keinen Plan hat, ist planlos und das ist eigentlich ziemlich schade. Und ich glaube, da müssten wir mehr wirklich mehr zusammenkommen. Ob es nun in Form von theoretischen Diskussionen über Theoriepapiere ist, ob es über Kongresse ist, das will ich jetzt mal dahingestellt sein lassen. Aber ich denke, wir müssen in den nächsten Jahren wirklich die Zeit, solange wir sie noch haben, darüber nutzen, mal ernsthaft uns die Frage zu stellen, wie wollen wir hier eine Revolution machen? Wie soll das aussehen, ohne dass das Ganze irgendwie eine riesige Katastrophe wird? Und wie soll auch die Gesellschaft danach aussehen? Oder was können Elemente sein, wie eine befreite Gesellschaft aussehen wird? Und da müssen wir viele Sachen, denke ich, nochmal rediskutieren. Es gibt innerhalb der radikalen Linken im weitesten Sinne, gerade in Deutschland, die ja sehr durch die Frankfurter Schule und die kritische Theorie geprägt ist, einfach auch sowas wie das adornitische Bilderverbot. Also mach dir, ja, das ist auch was sehr Christliches. Mach dir keine Gedanken darüber, wie eine befreite Gesellschaft aussehen soll. Das ist so ein bisschen Adorno platt zusammengefasst, weil das an sich ja schon sozusagen die Unterdrückung von morgen beschreibt. Ich denke, das müssen wir vielleicht nochmal aufbrechen und eher nochmal genau im Gegenteil diskutieren. Was können Elemente einer befreiten Gesellschaft sein? Das würde ich noch so mitgeben wollen, ja. Ja, dann danke ich dir herzlich für das Interview. Danke dir, dass du mich eingeladen hast.